Fünftes Kapitel. Wenn sich ein Mensch einer herrschenden Leidenschaft überlässt oder, mit anderen Worten, wenn sein Steckenpferd hartmäulig wird, dann ade, kalte Vernunft und liebe Klugheit. Onkel Tobbys Wunde war beinahe geheilt und nachdem er eine Banknote an den Wundarzt für Mühe und einen Brief mit dem zärtlichsten Danke an meinen Vater auf dem Tische zurückgelassen, packte er seine Karten und seine Bücher von der Kriegsbaukunst zusammen und mit Hilfe einer Krücke an der einen Seite und Trim auf der anderen stieg er zu Wagen und fuhr nach Shandy Hall. Der Grund, oder vielmehr die Grille, welche diese schnelle Auswanderung veranlasste, war wie folgt. Der Tisch in meines Onkels Zimmer, an welchem er den Abend vorher, ehe sich diese Veränderung zutrug, mit seinen Grundrissen saß, war ein wenig zu klein für die Menge von großen und kleinen Werkzeugen der Wissenschaft. Da begegnete ihm nun der Zufall, dass er, indem er die Hand nach seiner Schnupftabakdose ausstreckte, seinen Zirkel auf die Erde warf und, indem er sich bückte, ihn aufzuheben, mit dem Ärmel sein Besteck und die Lichtscheren dazu herunterwischte. Für einen Mann, lahm wie mein Onkel Tobby, war es vergebens, darauf zu denken, alle diese Übel selbst zu beheben. Er klingelte seinem Bedienten Trim. »Trim«, sagte mein Onkel Tobby, »seh er einmal, was ich da gemacht habe. Ich muss das Ding besser eingerichtet haben. Trim, kann er nicht mein Lineal nehmen und die Länge und Breite dieses Tisches messen und dann hingehen und einen bestellen, der noch einmal so groß ist?« »Ja, euer Gnaden«, antwortete Trim und machte sein Bückling. »Aber ich hoffe, euer Gnaden sollen bald so gesund sein, dass sie nach ihrem Landgute reisen können. Dort, da euer Gnaden so groß Gefallen an Fortifikationswesen haben, könnten wir die Sache ganz schmuck einrichten.« Hier muss ich Ihnen Nachricht geben, dass dieser Bediente meines Onkels Tobby, der allenthalben Trim genannt wurde, unter meines Onkels eigener Kompanie Korporal gewesen war. Sein wahrer Name hieß James Butler, da er aber einmal im Regiment den Zunamen Trim bekommen hatte, so nannte ihn mein Onkel Tobby auch beständig dabei, oder er musste eben nach seiner Art recht böse sein. Der arme Kerl war zum Dienste untüchtig wegen einer Wunde von einer Musketenkugel am linken Knie, die er 2 Jahre vor der Affäre bei Namur bekommen hatte, und weil der Kerl im Regiment sehr wohl gelitten und sonst wohl gewandt war, so nahm ihn mein Onkel zu sich als Bedienten und traf's mit ihm vortrefflich, denn er wartete meinem Onkel im Felde und in den Winterquartieren auf als Diener, Stallknecht, Barbier, Koch, Schneider und Krankenwärter, und er wartete und pflegte sein wirklich von Anfang bis Ende mit großer Treue und Ergebenheit. Onkel Tobby liebte den Menschen auch wieder, und was ihn noch mehr an ihn band, war die Gleichheit ihrer Kenntnisse, denn Korporal Trim hatte durch ein 4-jähriges Anhören der Gespräche seines Herrn von befestigten Städten und durch den Vorteil, dass er beständig in seines Herrn Pläne, Grundrisse und so weiter gucken konnte, nicht wenige Kenntnis von der Wissenschaft erworben. Und die Köchin und das Kammermädchen standen in der Meinung, dass er wohl ebenso gut eine Festung bestürmen könnte als sein Herr. Ich habe nur noch einen Pinselzug an Korporal Trims Charakter zu tun, und das ist der einzige dunkle Schatten darin. Der Kerl mochte sich gern sprechen hören. Sein Betragen indessen war dabei so ehrerbietig, dass es leicht war, ihn beim Stillschweigen zu erhalten, wenn sie ihn einmal darin hatten. War aber seine Zunge im Gange, so war kein Aufhalten. Wenn ich mich unterstehen dürfte, sagte er, Euer Gnaden einen guten Rat zu geben und meine Meinung zu sagen. Das darf er, Trim, sagte mein Onkel Tobi. Sprech er, sagt er, was er von der Sache denkt, ohne Furcht, guter Trim. Gut denn, versetzte Trim und ließ nicht dabei die Ohren hängen und kraute auch nicht in den Haaren wie ein Bauernlümmel, sondern strich sich die Haare von der Stirn zurück und stand stramm, wie vor seinem Rott. Ich meine, sagte Korporal Trim und setzte den linken Fuß, welches der lahme war, ein wenig vorwärts und zeigte mit der offenen Hand nach einem Grundrisse von Dünkirchen, der mit Nadeln an die Tapete gesteckt war. Ich meine, sagte Korporal Trim, ohne euer Gnaden ins Kommando zu fallen, dass die Ravelins da, Basteien, Kurtinen und Hornwerke, nur ein armseliges, jämmerliches Stück Klitterwerk auf dem Papier ist, gegen das, was euer Gnaden und ich daraus machen könnten, wenn wir so für uns auf dem Lande wären und hätten nur ein Viertel Morgen und ein halb Terrain, damit wir machen könnten, was wir wollten. Der Sommer ist vor der Tür, fuhr Trim fort. Euer Gnaden könnten dabei sitzen und geben mir die Nographie. Ichnographie, muss er sagen, fiel ihm mein Onkel ein. Von der Stadt oder Zitadelle, wovor euer Gnaden sich damals gelagert haben, und auf der Glacis, die ich selbst gemacht habe, sollen mich euer Gnaden hakebusieren lassen, wenn ich's nicht fortifiziere, so gut als euer Gnaden wünschen mögen. Oh, das könnte er wohl, sagte mein Onkel. Denn wenn euer Gnaden, fuhr der Korporal fort, mir nur das Polygone mit allen Spitzen und Linien angeben können, das kann ich recht gut, sagte mein Onkel, so wollte ich mit der Fosse anfangen und wenn euer Gnaden mir die gehörige Tiefe und Breite geben könnten, auf ein Haar kann ich das, sagte mein Onkel, so wollte ich die Erde nach dieser Hand gegen die Stadt zu aufwerfen und machte daraus die Böschung gegens Feld zu zur Außenböschung. Die Ingenieure nennen es Vasen oder Rasentrim, sagte mein Onkel Tobi. Euer Gnaden verstehen diese Dinge besser, versetzte Korporal Trim, als alle Ingenieure ins Königsdiensten. Wollen nur euer Gnaden das Tischbestellen gut sein lassen und mich aufs Land mitnehmen. Ich wollte unter euer Gnaden Anführung arbeiten wie ein Pferd. Mein Onkel Tobi ward im Gesicht scharlachrot, als Trim so fortfuhr. Es war aber nicht aus bösem Gewissen, dass er rot ward, noch aus Bescheidenheit oder Ärger. Es war ein freudiges Erröten. Korporal Trims Projekt und Beschreibung trieb ihm das Blut zu Kopf. Trim, sagte mein Onkel Tobi, er hat genug gesagt. Euer Gnaden, sprach Trim immer weiter, könnten in ihrem Lehnstuhl sitzen. Nichts mehr, Trim, rief mein Onkel Tobi. Noch dazu wär's vor euer Gnaden nicht allein Vergnügen. Euer Gnaden Wunde würde in einem Monat zu sein. Mein Onkel Tobi sprang auf ein Bein, ganz von Entzücken überwältigt, drückte ein Goldstück in Trims Hand und sprach, sag er, kein Wort weiter, lieber Bursche, sondern geh er den Augenblick hinunter, damit ich mein Abendessen bekomme. Mein Onkel Tobi hatte ein kleines, hübsches Landhaus in dem Dorfe, wo die schändischen Güter lagen. Von hinten stieß ein Küchengarten an dieses Haus, der ungefähr so viel Grundmaße enthielt, als Korporal Trim wünschte, so dass, als Trim die Worte sagte, und hätten nur ein Viertel Morgen und ein halb Terrain, damit wir machen könnten, was wir wollten, sich dieser leibhafte grüne Bosselplatz auf der Retina meines Onkels gemalt erschien, und das war die physische Ursache, die ihn die Farbe verändern ließ oder wenigstens seine Gesichtsröte zu dem ungemäßigten gerade trieb, wovon ich sprach. Wie mein Onkel Tobi und Korporal Trim diese Sache angriffen, nebst der Geschichte ihrer Feldzüge, welche gar nicht leer an Begebenheiten waren, kann eine ganz interessante Nebenhandlung abgeben, die mit der Haupthandlung dieses Dramas fortläuft. Jetzt muss der Vorhang fallen, der Schauplatz verwandelt sich in das Wohnzimmer mit dem Kaminfeuer.